Was ist denn bloß mit Rainer los? Von Sommer 2016. Teil 1. Das kaputte Elternhaus. Zunächst, behindert ist er nicht. Mit den Genen ist so alles soweit in Ordnung. Sieht man mal von den Kauleisten ab, die so gut aufeinander passen wie Pizza und Nutella. Dafür hat Rainer mit den Haaren Glück, denn er hat sowohl dichtes und volles Haupt als auch Körperhaar. Da müssen die meisten Männer sich entscheiden, eher nicht. Aber in Sachen Pensi ist dann wieder Schmalhans der Küchenmeister. Insgesamt aber ein Paket, das schlimmer hätte ausfallen können. Man stelle sich unsere Fettsau mit großen abstehenden Ohren vor. An den Genen liegt es nicht. Hätte man Rainer nach der Geburt vertauscht und in einem bürgerlichen Haushalt aufwachsen lassen, gäbe es den Drachenlord heute nicht. Aber Rainer durfte nicht in bürgerlichen Verhältnissen aufwachsen, sondern musste seine formativen Jahre im Albtraumhaus Asbach, Asbach, verbringen. Einem Wendejahr 89 schon reichlich verlottertes Anwesen, bewohnt und nicht betrieben von einem Pärchen ohne nennenswerte Schulbildung, Ambition oder Reflexionsvermögen und insgesamt der Beweis, dass in strukturschwachen Gegenden Grundbesitz und Proletentum Hand in Hand gehen können. Rainers Mutti, bei seiner Geburt wohl mit bis Endzwanzigerin, schon damals nicht recht ansehnlich und für das nächste Vierteljahrhundert vollauf damit beschäftigt, so richtig rettungslos aus dem Leim zu gehen und alle Nähten zu platzen. Von der eigenen Tochter Stinky genannt, muss sie sich unmittelbar nach dem Ableben ihres nichtsnutzigen Mannes einen neuen Stecher suchen und landet bei einem Fernfahrer, weil sie auch jenseits der 40 nicht in der Lage ist, auch nur ein Trauerjahr lang selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Rainers Vati, ein bildungsferner, ambitionsloser Malocher, der schichttypisch jede Tätigkeit jenseits körperlicher Arbeit als Drückebergerei abtut, des Hochdeutschen nicht mächtig ist, bis weit in die 90er hinein seine Garderobe aus den 70ern spazieren trägt, komplett mit Schnorres und Pädobrille, und seiner Familie weder Auslandsreisen noch Zukunftsperspektive verschaffen kann und sie stattdessen mit vernagelter Weltsicht und uninformierten Meinungen für die Zukunft ruiniert. Es folgt ein harter, ekliger Spekulatius. Dass Rainer Gewalt für ein probates Lösungsmittel für alltägliche Probleme hält, hat er selber mehrfach handfest bewiesen. Und es ist nun einmal Tatsache, dass Gewalttäter in den allermeisten Fällen vorher selbst Opfer von Gewalt waren. So haben sie ja gelernt, dass Gewalt sehr wohl eine Lösung ist, auch wenn in der Schule stets das Gegenteil gepredigt wird. Erinnert sei auch an Rainers wiederholte Äußerungen vor der Kamera, sein Vater hätte Verhalten, wie die Hader es zeigen, mit den ultrabrutalsten Maulschellen quittiert, die man sich nur vorstellen kann. Man bedenke weiterhin, dass das winklersche Weibsvolk gar nicht schnell genug aus dem Albtraumhaus verschwinden konnte und seitdem nie wieder dorthin zurückgekehrt ist. Alles keine Beweise, aber doch Hinweise auf Rudis Gewalttätigkeit. Hingewiesen sei auch darauf, dass Rudi kein brutaler Schlägertyp gewesen sein muss, um Schaden bei Rainer anzurichten. Drohungen oder die berühmte ausgerutschte Hand können schon reichen, um die Entwicklung eines Kindes nachhaltig zu schädigen. So oder so wächst Rainer in sehr suboptimalen Verhältnissen auf. Angewiesen auf eine Mutter, die von Jahr zu Jahr weiter in ihrem Panzer aus Kummerspeck verschwindet und dabei freilich versäumt, ihrem Sohn die nötige Fürsorge zukommen zu lassen. Rainers Entwicklungsdefizite beginnen in der oralen Phase. Fehlende Fürsorge in dieser Phase kann eine lebenslange orale Fixierung verursachen. Davon betroffene Leute stecken sich gern Dinge in den Mund, zum Beispiel Muselpfeife, Alkohol oder Käsemakaroni, können übermäßige Esser, Säufer, Raucher werden und seltsames Kussverhalten entwickeln. Viele kochen auch gern für sich und andere, was mit dem Themenkomplex von Versorgen und Versorgtwerden erklärbar ist. Vom Vater kriegt ein kleiner Junge die Welt erklärt. Beim Älterwerden erlebt er dann, dass Vati eben doch nicht alles weiß und lernt, Ansichten zu revidieren. Es sei denn, er wächst hinter den sieben Bergen auf, dann bleibt die Autorität des Vaters ungeprüft und noch der letzte Schwachsinn aus dem Weltwissen eines fränkischen Proleten wird im Kopf des Jungen zur Gewissheit. Geboren am 2. August. Ein Kannkind heißt, um im Herbst 95 die Schule besuchen zu dürfen, muss Rainer eine Tauglichkeitsprüfung bestehen. Rainers Schulkarriere beginnt also erst 96 und gleich auf der Sonderschule. So ist das Erste, was er lernt, dass er nicht wie die anderen Kinder ist. Rainer ist von Stund an ein ganz besonderer Mensch. Solche Andersartigkeit wird natürlich von vielen als defizitär ausgelegt und es ist ein ebenso natürlicher und gesunder Schachzug, darauf mit einem nicht schlechter, nur anders zu reagieren. Rainer reagiert, sicherlich darin bestärkt oder gar angeleitet von seinen Eltern, die natürlich auch die Folgen ihrer Verwahrlosung nicht wahrhaben wollen, mit einem nicht anders, sondern besser. Alle anderen können nur nicht verstehen, was für ein super Typ der Rainer ist. Die sehen halt nur, dass er nicht ins Raster passt und halten ihn deshalb für dümmer. Typisch für solche Idiotenargumentation ist freilich auch, dass man die Diagnose der dummen anderen gern akzeptiert, wenn man selbst Vorteile davon hat. Ihr Kind kann keine Rechtschreibung, nicht seine Schuld, nicht ihre Schuld, ihr Kind hat LRS. Ihr Kind ist schlecht in der Schule, hat deshalb keine Freude am Unterricht und macht deshalb nicht richtig mit. Nicht seine Schuld, nicht ihre Schuld, ihr Kind hat ADS. Und weil das echte, richtige Krankheiten sind, kann man da etzadla nichts gegen machen. Kommt von allein, geht von allein und wenn nicht, pff, ei, dann wird halt nichts aus dem Abitur. Muss ja auch nicht sein. Papi und Mami haben ja auch nur die Hauptschule geschafft. Rainer hat keine LRS. Mit dem Hirn ist biologisch, wie gesagt, alles in Ordnung. Es ist nur Tatsache, dass Kinder nicht von allein lesen und schreiben lernen. Dazu ist viel Fleiß und stures Wiederholen und Wiederholen und Wiederholen nötig. In einem Umfeld, in dem die einzigen Druckerzeugnisse das Telefonbuch und der Shell-Autoatlas sind, ist diese Wiederholung nur mit elterlichem Druck zu bewerkstelligen. Wenn aber die Eltern sich nicht kümmern, lernt der Junge halt nicht lesen und schreiben. Und wenn er diese Grundvoraussetzungen nicht hat, stellt sich auch keine Freude am Unterricht ein, sondern jede Stunde ist eine Qual. Da lässt man sich dann gern ADS attestieren, um eine Entschuldigung für das elterliche Versagen zu haben. Und wenn die Eltern dumme Bauerndullis sind, wird ihnen natürlich nicht klar, dass diese Diagnose eben nicht heißt, dass man sich jetzt nicht mehr um das Verhalten des Kindes kümmern muss. Rainer ist ein sehr dummer Mensch. Und wie bei fast allen dummen Menschen sind daran seine Eltern schuld. Wenigstens war er ein warnendes, schlechtes Beispiel für die jüngere Schwester, um die sich dann zumindest so weit gekümmert wurde, dass sie eine normale Schule besuchen und einen Abschluss abliefern konnte. Teil 2. Wir backen uns einen Narzissten. Kinder brauchen Strukturen und Konsequenz. Handlung A zeigt Folge B. So lernen Kinder, Handlung A entweder zu wiederholen oder zu unterlassen. Wenn aber Handlung A mal Folge B zeigt und mal nicht, und Handlung C ebenfalls mal Folge B hat und mal nicht, verstehen Kinder bald die Welt nicht mehr, fühlen sich überfordert und fürchten ständig, irgendwas falsch zu machen. Außerdem reagieren sie auf negative Folgen bald aggressiv, weil sie diese nicht mit eigenem Fehlverhalten kausal verknüpfen können und sich also ungerecht behandelt fühlen. Weiterhin ist Kausalität ein Modell, das schon im frühkindlichen Hirn immer wieder benutzt wird, um die Welt zu verstehen. Wenn die Eltern sich um ihr Kind nicht kümmern und ihm nur immer mal wieder Zuneigung zukommen lassen, dann bringen sie ihrem Kind, ohne es zu wollen, bei, dass zwischen seinem Verhalten und dem Geliebtwerden irgendein Zusammenhang bestehen muss. Das Kind lernt, dass Liebe verdient werden will und entwickelt Sendungsbewusstsein und Geltungsdrang. Freilich werden nur die wenigsten Leute ständig bedingungslos geliebt. Folglich entwickeln sehr, sehr viele Menschen eine narzisstische Tendenz. Wer aber mit normaler Selbstreflexionsfähigkeit ausgestattet ist, lernt halt irgendwann, sich selbst realistisch einzuschätzen, seine Stärken und Schwächen zu akzeptieren und entwickelt folglich gesunden Selbstwert. Rainer ist dafür zu blöde. Er kann nichts richtig, also kann er gar nicht anders, als die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Und weil er gelernt hat, dass es Anerkennung nicht für Umme gibt, muss er sie sich verdienen. Um sie aber zu verdienen, muss er Leistung zeigen. Wie aber Leistung zeigen, wenn man eigentlich nichts kann? Was hat Rainerle eigentlich gelernt? Dass er ein ganz doll besonderer Mensch ist. Also bildet er sich darauf etwas ein. Er hat ja sonst nichts, worauf er sich etwas einbilden könnte. Und beginnt also, seinen Sonderstatus zur Leistung umzudeuten und dafür lauthals Anerkennung einzufordern. Rainer braucht länger als die anderen, alles fällt ihm schwerer, also muss er auch für schlechtere Leistungen mehr gelobt werden als die anderen. Wenn seine Sonderschule integrativ war, ist er in einer Klasse mit richtig behinderten Kindern, also so ganz armen Würstchen, bei denen die Chromosomenzahl nicht stimmt. Von den genetisch gesunden Kindern wird in solchen Klassen erwartet, dass sie besondere Rücksicht nehmen, besondere Reife zeigen, sich bescheiden. Dann kommt aber so ein geltungssüchtiger Qualemann wie Rainer daher, den seine immer fetter werdende Mutti auch schon ganz gut rundgenudelt hat und fordert ständig Sonderlob. Das bleibt ihm verwehrt. Heißt für ihn, ich werde gemobbt. Im Lesen und Schreiben wird er dann womöglich noch von einem fleißigen Mädel mit Martin-Bell-Syndrom überholt und ist endgültig unten durch. Heißt für ihn natürlich wieder, ich werde gemobbt. Endlich aus der Schule raus wird er postwendend in eine berufsvorbereitende Maßnahme gesteckt und landet zwischen lauter anderen Dullis, die zwar noch Zahlen und Buchstaben verwechseln, aber trotzdem fest davon überzeugt sind, die Welt würde sich um ihren Arsch drehen. Und hier Zwischen lauter großmäuligen Hauptschulversagern ist Rainer zum ersten Mal im Leben unter seinesgleichen. Jetzt hat er zwei Aufgaben. Erstens, seinen Platz in der Gruppe finden, also sich anpassen, Vorbilder emulieren, Teil eines Ganzen werden. Zweitens, ein Distinktionsmerkmal entwickeln, also unverwechselbar werden. Rainer erledigt beides zusammen, indem er sich einer Subkultur anschließt. Dazu braucht es wiederum zwei Dinge, die im Leben eines Jungen natürlich nicht fehlen dürfen, nämlich laute Mucke und schön Saufi machen. Als Mädler kann er beides tun. Warum wird er Mädler? Hip-Hopper und Raver sind zu sportlich. Das sind durchtrainierte Tänzer, die gern Drogen nehmen und im Club das Oberteil ausziehen. Rainer hat Herrentitten und keine Kohle für Drogen, also sind Raver und Hip-Hopper gleich der Feind. Was Subkulturen anbelangt, sind Mädler sowas wie der Besenwagen. Wer die Aufnahmekriterien anderer Kreise nicht erfüllt, findet seine Heimat im Mädel. Man muss nicht tanzen können, nicht mitsingen und braucht nicht groß Kohle für Drogen oder Markenklamotten. Ein Bandshirt reicht. Man kann auch aussehen wie mit dem Brotkanten aus dem Wald gelockt und genauso riechen, egal, Bascho. Hauptsache, man hat ein großes Maul und kann herumposen. Rainer und der Mädel, das passt wie Faust aufs Gretchen. Die Erbärmlichkeit der Peer Group kann man sicher schön saufen und reden muss man mit dem Gesocks auch nicht, dafür ist die Mucke ja eh zu laut. Der Spezialwortschatz der Mädler bietet Rainer außerdem herrliche Gelegenheit, endlich mal Fachmann zu sein. Die vielen verschiedenen Genres sind für ihn unverzichtbares Fachwissen und natürlich hält er sich sofort für einen mit allen Wassern gewaschenen Profi, weil er Pagan-Mädel und Death-Mädel auseinanderhalten kann. Wenn ihm jemand vorher zweimal gesagt hat, dass das Itzatla Fei Pagan-Mädel ist. Jetzt ist Rainer wer. Jetzt hat er was. Jetzt hat er auch Leute, die ihn toll finden müssen, nur weil er ein bestimmtes Shirt trägt und ohne Rücksicht auf Verluste mit der hässlichen Rübe wackelt. Davon wird er natürlich nicht klüger. In seiner neuen Rolle als Stimmungskanone scheitert er innerhalb eines Jahres in drei beruflichen Tätigkeiten, dann verlängert die Zeitarbeitsfirma seinen Vertrag nicht mehr. Die nächste wirft ihn gleich nach dem ersten Fehlversuch aus der Kartei, vermutlich wegen großem Maul und Inkompetenz, gepaart mit Trägheit und Respektlosigkeit. Aber als Mädler darf er auch stolz darauf sein, dumm wie Schifferscheiße durchs Leben zu warteln. Bestätigung und Anerkennung findet er auch dafür, einfach der größte Hohldübel der Gruppe zu sein. Der dickste ist er ohnehin. In dieser Phase muss vermutlich auch ein besoffenes Kekswichsen dafür herhalten, später als bisexuelle Erfahrung hochgejuckst und nimmer müde zum Beweis der eigenen Bewandertheit herausbrosaunt zu werden. Aber Rainers Sexualität verdient eine gesonderte Behandlung. Mit der Tätigkeit als Türstopper beim Plaste-Jakob hat Rainer endlich auch eine Identität als Mann, der, wie es sich für einen Mann gehört, eine Arbeitsstelle hat. Jetzt müsste eigentlich die Zeit stillstehen. Rainer hat nach einigen Anlaufschwierigkeiten endlich einen Platz gefunden, wo er immer sein kann. Er hat eine Gruppe, die ihm die Anerkennung liefert, die er zum Funktionieren braucht und die ihn stützen kann, bis Rainer sich in seiner überschaubaren Welt zurechtfindet, sich eine geeignete Vaterfigur sucht und ein Gespür für den eigenen Wert entwickelt. Als mittelprächtiger Sonderschüler mit schlechtem Start hat Rainer es doch noch geschafft. Aber Pustekuchen. Die Firma macht Pleite und Rainer ist plötzlich allein und völlig schrankenlos, weil Rudi eingebuddelt wird. Aus dem Hochgefühl heraus wird Rainer in eine völlig neue Situation geschleudert, die er aber erstmal bis zum Anschlag auskostet. Endlich darf er tun und lassen, was er will. Statt in die Zukunft zu schauen, die plötzlich alles andere als rosig aussieht, verlässt er sich ganz auf seine imaginierten Fähigkeiten als großer Zampano. Schließlich ist er das ja eben noch gewesen. Mutti weg? Na endlich! Die olle Presswurst hat sich eh nie gekümmert und zuletzt immer nur rumgeheult. Arbeit weg? Scheißegal! Es ist ja trotzdem Kohle, die schwere Menge da. Und als Erstgeborener übernimmt er den Hof. Ob in echt oder nur pro forma, ist ja erstmal egal. Sowohl ihm, als auch der minderjährigen Dorfjugend, die er jetzt im Erdgeschoss bewirtet, bis es da aussieht wie bei Cracknagers unterm Bett, komplett mit Graffiti und Löchern in der Wand. Langeweile kommt auch nicht auf. Denn endlich darf Rainer ins Internet. Statt in sich zu gehen, die Lage realistisch zu bewerten und rasch die richtigen Schlüsse zu ziehen, spielt Rainer König der Drachenschanze, legt sich in edler Bescheidenheit den Beinamen Lord zu und schwelgt in der irrigen Annahme, dass jetzt endgültig das süße Leben seine Vollendung gefunden hat. Und das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Teil 3. Sexualität. Eine von Rudis ganz besonders schlauen Ideen war der Verzicht aufs Internet. Gut, Wer soll einem ambitionslosen Proleten auch E-Mails schreiben wollen? Welche Nachrichten oder Wissensressourcen über die Welt soll auch einer nutzen, der fest davon überzeugt ist, alles eh schon besser zu wissen? Rudi wäre nur damit konfrontiert worden, wie klein und erbärmlich seine Welt eigentlich ist. Also entscheidet er kurzerhand, dass ihm die größte Erfindung der Moderne nicht ins Albtraumhaus kommt. Und damit basta. Kaum wird er eingebuddelt, hält das Internet Einzug in der Drachenschanze. Und ein immerhin schon volljähriger Jungmann, dem bislang als Wix-Vorlage nur die Unterwäschemodelle aus dem Quellekatalog zur Verfügung standen, kann endlich die für seine Generation längst obligatorische Pornosozialisierung nachholen und schießt sich prompt den ohnehin schon gestörten Trieb rettungslos kaputt. Das Internet ist der letzte Baustein in dieser entscheidenden Lebensphase von Rainer. Die Herrschaftsübernahme in der Schanze, absolute Pflichtfreiheit und jede Menge Tagesfreizeit gepaart mit für rainersche Verhältnisse haufenweise Kohle haben schon dazu geführt, dass er seine Situation fatal fehlinterpretiert hat. Anstatt zu erkennen, dass ohne feste Arbeitsstelle und familiären Rückhalt seine Zukunft in ernster Gefahr ist, erklärt er sich selbst zum Lord und lässt sich von einer Blase minderjähriger Nichtsnutzer als Partykönig feiern, der in der Schimmelburg seine Vasallen mit Schnaps freihält und etwa aufkommende trübsinnige Gedanken einfach brüllend aus der Rübe schüttelt, bis sie rot anläuft. In dieser aus Selbstüberschätzung erzeugte Hochphase wird dann noch der Weg ins Internet frei und zu dem, was Rainer zum ganz großen Glück noch fehlt. Pussis, weiße Pussis, schwarze Pussis, spanische Pussis, gelbe Pussis, heiße Pussis, kalte Pussis, nasse Pussis, stinkende Pussis, haarige Pussis, blutige Pussis, bissige Pussis, Seidenpussis, Samtpussis, Nylonpussis, sogar Pferdepussis, Hundepussis, Hühnerpussis. Und Rainer guckt sie sich alle an und schrubbelt sich dabei das Pimmelchen kurz und klein. So viel Spaß man als Mädler auch haben kann, ist diese Subkultur eine ziemlich deutliche Männerdomäne. Die Mädelpussy an sich ist eine seltene Sorte und wird meistens innerhalb einer Mädler-Clique wie ein Wanderpokal herumgereicht. Freilich nur unter den erfolgreichen Top-Mädlern. Qualle-Männer wie Rainer haben da natürlich keine Chance. Das Internet ist dagegen ein Wunderland, in dem es Pussys an jeder Ecke gibt und alle sind sie willig und dauergeil. Für Rainer ist Sex untrennbar mit dem Internet verbunden. Wenn sowas ginge, wären er und das Internet längst im Bett gelandet. Man denke daran, dass er mit der Drachenlady nicht einfach irgendeinen romantischen Bockmist versuchen und versemmeln konnte. Seine Avancen bestanden darin, sie ins Internet zu locken. In dem exakten Moment, in dem er drauf und dran war, von Ariellas heißen, lüsternen Lippen zu kosten, surfte er auf YouTube herum. Über seine Sexschreibeskapaden und den Heiratsantrag muss man an dieser Stelle wohl keine Worte mehr verlieren. In real life hat Rainer mit Weibsvolk überhaupt keine Erfahrung. Die könnten ebenso gut auf dem Mond leben. Rainers Sphären kommen mit denen der Weiblichkeit nicht in Berührung. Dahingehende Versuche scheitern kläglich, da bleibt der Pimmel einfach schlaff. Im Internet und fürs Internet dagegen steht der Fisch so kerzengerade, wie der Fisch halt stehen kann. Der psychosomatische Narzissmus hat eine sexuelle Komponente, die mit einer Verschiebung oder Ununterscheidbarkeit von Subjekt und Objekt der sexuellen Begierde zu tun hat. Vor Verbreitung der Selbstaufnahme war typisch narzisstisches Verhalten, das eigene Gemächt im Spiegel zu betrachten. Rainers Späherbilder sind ziemlich dasselbe. Sie entstehen nicht für eine andere Person, sie sind Ergebnis einer Situation. Wird Rainer von Wollust überwältigt und resultiert diese Wollust in einer Erektion, nimmt er ein Beweisfoto davon auf, für später, fürs Internet. Ein echter Narzisst würde solche Aufnahmen auch als Wix-Vorlage nutzen können, denn er verschiebt, wie gesagt, die Grenze zwischen Objekt und Subjekt seiner Begierde, bis alles durcheinander gerät. Wenn Rainer tatsächlich von den eigenen Späherbildern geil wird, ist ihm das vermutlich nur ein weiterer Beweis für seine zusammengesponnene Bisexualität. Bemerkenswert ist weiterhin, dass sich seine Zeigefreudigkeit vermutlich dergestalt psychosexuell einsortieren lässt, seine Offenheit oder Freizügigkeit genannte Schamlosigkeit ebenso vermutlich nicht. Die ist einfacher erklärt als Folge seiner Vereinsamung. In der Verwahrlosung, die durch Abwesenheit sozialer Kontakte entsteht, verlernt Rainer zusehends, was sich gehört und was nicht. Selbiges gilt übrigens für sein Essverhalten. Der nächste Schritt ist dann das bereits beschriebene Kompensationsverhalten, das aus jeder beliebigen Eigenschaft eine lobenswerte Besonderheit bastelt, die er sich dann auf die Fahne schreibt. Die Frauen, die Rainer aus dem Internet herausfischt, sind keine realen Personen, die mit ihm auf einer Ebene existieren könnten. Er ist halt was Besonderes. Er sieht die Frauen und sie benehmen sich so, wie er sich das Benehmen von Frauen wünscht. Sie zeigen ihm die Food und lassen sich ficken. Dass es sich um Darstellerinnen handelt, registriert er nur nebenbei. Trifft er Frauen auf anderen, also nicht pornografischen Internetseiten, ändert sich jedoch nichts an ihrer Existenz als Frauen im Internet. Sie haben eine Food und Rainer will sie sehen. Die Wix-Marathons, mit denen Rainer seine verspätete Ankunft im Internet zelebrierte, haben ihn auf zweifache Weise konditioniert. Zum einen haben sie Rainer gelehrt, dass das Internet ein herrlicher Ort ist, an dem er Triebabfuhr und Lustgewinn erleben darf. Diese Lektion wird in Teil 4 noch eine Rolle spielen. Zum anderen wurde das Internet seine Anlaufstelle, wann immer er von der Wollust eines jungen Mannes überwältigt, früher zum Quellekatalog gegriffen hätte. Aber jetzt öffnet Rainer, wann immer der Speer zog, den Browser. Das hat zur Folge, dass er das Internet sexualisiert hat. Frauen im Internet sind also Sexobjekte. Weil sich Objekt und Subjekt in Rainers Spatzenhirn ständig verschieben und durcheinander geraten, sind sie auch Sexsubjekte. So dient er sich regelmäßig als eine Art Erfüllungsgehilfe weiblicher Lust an, als ein Objekt, an dem ein supponiertes Subjekt sich abregen kann. Freilich nur, um dieses Objekt dann mit Anerkennung und Lob für die vollbrachte Leistung zu überschütten. In dieses Wirrwarr gehört Rainers hartnäckiges Verlangen danach, von einem Subjekt-Objekt gesagt zu bekommen, dass sein Sexgeschreibsel es zum Abspritzen gebracht habe. Im betreffenden Dialog wählte er aussagekräftig übrigens die Anrede Frau. Einfach Frau. Edzardler doch noch ein Wörtchen zu Rainers Sexschreiben. Diese bestehen ausnahmslos aus stümperhaften Versuchen, 100-mal gesehene Standard-Pornoszenen in Text zu verwandeln. Wie der Rest seines Vokabulars sind sie völlig abgegriffene, generische Versatzstücke, Sprechblasen, Worthülsen. Und als ob er das wüsste, beeilt sich Rainer jedes Mal, bevor er wieder abgegriffene Textbausteine aufeinander stapelt, wie ein Besoffener, der nach 10 Bier versucht, mit Legosteinen zu spielen, zu behaupten, seine Sexschreiben seien ja sowas von hochgradig individualisiert und deshalb besonders wirkungsvoll. Die Internetfrau, die auf ihn reagiert, ist Sexualobjekt und Subjekt zugleich. Objekt, weil er fest davon ausgeht, dass sie ihm wie alle anderen Internetfrauen alsbald die Food zeigen wird, weil alle Frauen im Internet halt ständig spitz wie Nachbars Lumpi sind. Das weiß er genau, da kennt er sich aus. Subjekt, weil er ihnen genüsslich zu Willen sein will, damit sie ihn dafür bewundern. Die Späherbilder liegen ja schon bereit. Und für Rainer bedeutet es Lustgewinn, diese Momentaufnahme des voll funktionsfähigen Späers dort hineinzustecken, wo er ihn reinstecken will. Ins Internet. Er selbst als Objekt seiner eigenen psychosomatischen Begierde macht sich zum Objekt der supponierten Begierde der Internetfrau. Diese wird dadurch zum Subjekt aufgewertet, damit sie Rainer die Anerkennung zollen kann, die er braucht. Diese Anerkennung muss, damit sie wertvoll ist, damit sie funktioniert, eben von einem Subjekt kommen, das er als solches ermächtigt hat. Und weil es sich bei dem reagierenden Gegenüber um eine Internetfrau handelt, ist es auch völlig gleichgültig, ob es diese Frau auch im realen Leben gibt. Ein reales Treffen mit dieser Frau würde Rainer sowieso nicht verkraften. Es würde keinesfalls so ablaufen, wie er das gerne hätte. Denn dass es keine Frau gibt, die zur Schanze kommt und ihm dort die Food zeigt, ist ihm oder zumindest einem Teil von ihm inzwischen klar. Und wenn es eine solche Frau gibt, könnte er nichts mit ihr anfangen. Denn zum Späher wird sein stinkendes Fischlein nur im Internet. Und dort kann es wieder und wieder und wieder mit demselben Lustgewinn in die Internetfrau gesteckt werden. Egal welche. Das ist ja keine echte Frau. Es ist immer wieder nur eine Inkarnation der Internetfrau. Ein kurzer Einwand. Die von RBS interviewte Dame, die Rainer auf Deubel komm raus in die Schanze locken wollte. Das war keine Internetfrau, wie oben beschrieben. Die muss er über ein Medium kennengelernt haben, vermutlich YouNow, das Rainers Weltsicht vom Internet abgrenzt und trennt. Streamen ist nicht Internet. Klingt falsch, macht aber in Rainers Spatzenhirn durchaus Sinn. Wird hoffentlich auch im nächsten Teil erklärt. Teil 4. Narzissmus und Fettsein auf YouTube. Als Narzisst hat Rainer ein sehr instabiles Selbstbild, das ständig von außen gestützt werden muss. Er braucht andere Menschen, die ihm sagen, dass er toll ist. Er interessiert sich also sehr für die Funktion, die andere Menschen für ihn haben, nicht so sehr für die Menschen als vollständige Persönlichkeiten. Außerdem trifft es ihn nach wie vor sehr arg, wenn andere Menschen ihm sagen, dass er scheiße ist. Nach all den Jahren ist er verlässlich, durch Feld-, Wald- und Wiesen-Hate zu triggern. Nach all den Jahren kann er dieses Grundrauschen an Abneigung nach wie vor nicht ignorieren, sondern bettelt weiterhin darum, ihn doch endlich, endlich zu verschonen. Instabil ist das Selbstbild, weil es sich ständig sowohl über Schätzung als auch Selbsthass gefallen lassen muss. Wird es gelobt, steigert es sich zum Supermann. Bleibt das erwartete Lob aus, dann deshalb, weil es nicht verdient wurde. Und das ist eine Schande, für die man sich schämen muss und Strafe verdient. Deshalb ist Rainer so ein Qualemann. Die ständige Fresserei passt auf mehrere Arten zu seinem instabilen Selbstbild. Diese sind in keiner besonderen Reihenfolge Fressi als Liebesersatz. Wenn Rainer frisst, schüttet sein Körper Glückshormone aus und er fühlt sich gut. Das ist der Teufelskreis, in dem fast alle Fettsäcke stecken. Weil sie selbst und andere sich hässlich finden, fressen sie, um sich zu trösten und werden noch fetter und fressen, um sich zu trösten und... Fett sein als Strafe. Wenn ein Fettsack deswegen gehänselt wird, dass er ein Fettsack ist, lernt er seine Wanstigkeit als negative Eigenschaft kennen. Hat er darüber hinaus ein geringes Selbstwertgefühl, kann er den Speck nutzen, um sich selbst dafür zu bestrafen, dass er so ein Fettsack ist. Fett sein als Zeichen der Instabilität. Der fette Leib wird zusehends konturloser. Was einmal ein erkennbarer Menschenkörper war, verzerrt sich, verliert seine Definitionen. Was ist Hals? Was ist Kinn? Wo sind überall Ärsche? Wer wie Rainer aus dem Leim geht, tut das auch im übertragenen Sinne. Das Ich, das Selbst, verlieren ihre klaren Grenzen, gehen auseinander. Fett sein als Größenwahn. Wer in der ständigen Angst lebt, übersehen, ignoriert oder missachtet zu werden, wünscht sich natürlich eine stattliche Erscheinung. Rainer wäre gern 1,96. Die Gewichtszunahme registrierte er als positiven Selbstzuwachs und dachte, er würde stattlicher. Stattdessen wurde er ein Qualemann. Zu diesem widersprüchlichen Bild passt auch Rainers Meisterstück. Das einzige Format, das ihm je Anerkennungserfolg brachte, so stümperhaft es auch ausgeführt wurde. Welche Arbeit, welchen Aufwand Rainer in die Videos investiert haben muss, lässt sich nur ahnen. Aber gewiss bleibt, da steckt so richtig ernsthaft was von ihm selbst drin, und zwar eine tüchtige Portion. Die Rede ist natürlich von Vier Drachen und der Mädel. Thematisch bleibt Rainer dabei völlig bei seinem Leib- und Magenthema. Rainer. Die Ausführung dieses Themas aber lässt Rückschlüsse auf sein Innenleben zu. Rainer zerlegt sich in mehrere Versionen von sich. Einerseits wird das Selbst dadurch vermehrt, größer gemacht, kann noch mehr Anerkennung einheimsen und Lob genießen, kann noch penetranter und geltungssüchtiger auftreten. Mehrere Rainers sind einfach sowas wie ein Rainer mit Rainer-Booster. Noch lauter, noch nerviger, noch schlechter zu ignorieren. Gleichzeitig ist die Zerlegung des Ichs wieder ein Ausdruck für die Instabilität. Das Selbst fällt ja tatsächlich auseinander. Und die Trümmer suchen danach eine Heimat, einen Halt, wo du immer bist. Ein bisschen Frieden. Kriegen sie natürlich nicht, denn sie kommen ja nicht miteinander aus. Schon gibt's Streit um diese Heimat. Schon vergessen sie die Namen der anderen. Absichtliche Provokation. Die Rainers hassen die Rainers. Und schließlich der Wunschtraum des Narzissten. Der Teil des Selbst, der keine Anerkennung verdient hat, der gescheitert ist, für den man sich schämt. Bomm! Den sprengt man einfach in die Luft und er verschwindet, ohne auch nur einen Fettfleck zu hinterlassen. Vier Drachen ist Rainers bestes Format und das einzige Material, das er je ins Netz gerotzt hat, das keine direkt abgestümperte Rainer-Version irgendeines anderen Formats ist. Es ist die einzige originelle Idee, die Rainer in seinem ganzen Leben je hatte. Andere tanzen im Internet, also macht Rainer das auch. Andere veröffentlichen Let's Plays, also macht Rainer das auch. Andere machen Reviews von Metal-CDs, also macht Rainer das auch. Auch seine Vorstellung von notwendiger Ausrüstung, die gestalterische Durchführung von Videos, das nervig aufgesetzt gut gelaunte Herumhampeln vor der Kamera, das Fratzenschneiden bis zum Gesichtskrampf, es ist alles, alles abgekupfert. Rainers Internetkarriere beginnt mit einem gewaltigen Anerkennungsvorschuss. Rainer liebt das Internet. Er hat es nicht nur sexualisiert, seine Wix-Marathons haben auch dazu geführt, dass er sich darauf konditioniert hat, das Internet als Ort der Triebabfuhr und des Lustgewinns zu verstehen. Von Anfang an gönnt Rainer sich keine Hemmungen. Schließlich ist das Internet der Ort zur Triebabfuhr und er ist es gewöhnt, mit dem Pimmel in der Hand davor zu hocken. Also sieht er auch nicht ein, warum anderen Trieben im Internet besser die Zügel angelegt gehörten. Schließlich fühlte er sich hier pudelwohl. Also kann er nach Herzenslust abmädeln, herumbrüllen, schnaufen, schwitzen, rülpsen und die Luft zum Stinken bringen. Alles ganz wie zu Hause, denn dort ist er ja gleichzeitig. Rainer hat das Internet nie beruflich genutzt. Er war immer gleichzeitig online und in der Schanze. Dieselbe Destabilisierung wie bei seinem Ich lässt sich bei seinem Zuhause konstatieren. Gleichzeitig völlig isoliert und den Blicken der Öffentlichkeit ausgesetzt. Zu allem Überfluss muss er sich dann von dem langhaarigen Schielböckchen noch eine Roomtour aufschwatzen lassen, sodass sein Publikum auch noch in den letzten Winkel der Schanze kriechen kann. Zu Beginn seiner YouTube-Laufbahn bemerkt Rainer zu seiner immensen Zufriedenheit, dass alle Zahlen, die mit seiner neuen Existenz zu tun haben, kontinuierlich zunehmen. Mehr Abos, mehr Views, mehr Interesse der Öffentlichkeit. Dieses Interesse ist Aufmerksamkeit, ist Anerkennung, ist die Bestätigung, die das instabile Selbst braucht, um sich gut zu fühlen. Jeder, der ihn abonniert, liebt ihn und die Abos steigen ins Unermessliche. Zumindest für Rainer, weil sein Spatzenhirn den Aussagewert von Zahlen absolut nicht einschätzen kann. Längen und Gewichtseinheiten sind ihm Bücher mit 7 Siegeln. Nicht, dass es 7 Siegel bräuchte, den Inhalt von Büchern für Rainer unzugänglich zu machen. Und was die Abozahlen tatsächlich bedeuten, ahnt er ebenso wenig, wie er den Namen des Kultusministers kennt. Bald geht er davon aus, dass seine Reichweite groß genug ist, um jede beliebige Person zu erreichen. Wenn er also eine wichtige Ansage an irgendeinen Untertanen vornehmen will, macht er das einfach per Video, weil er davon ausgeht, dass der betreffende Untertan diese Nachricht sofort erhalten wird. Dass er sein Publikum nicht kontrollieren kann, hat Rainer bis heute nicht kapiert. Weiterhin macht er sturheil alles so wie seine Vorbilder. Er benutzt dieselbe Kamera, hat Saftboxen aufgestellt und eine grüne Tischdecke an eine Wand gepinnt. Das muss doch reichen! Den qualitativen Unterschied zwischen den Profi-Videos und dem Kinderscheiß, den er ins Netz rotzt, bemerkt er nicht. Er bemerkt nur, wie schwer es ihm fällt, Videos zu produzieren, wie lange er dazu braucht. Also will er nach altem Brauch besonders kräftig für seinen harten Einsatz gelobt werden. Und weil seine Vorbilder nach 50 oder 100 Videos eine Zuschauerschaft angehäuft haben, die sich nicht nur für den Inhalt der Videos interessiert, sondern auch für deren Hersteller und deshalb Frag mich was oder guck mal mein Leben Videos aufnehmen, macht Rainer das auch. Er überspringt einfach die Phase, in der sich eine Zuschauerschaft ansammeln sollte. Schließlich hat er ja Abonnenten und Views in Höhen, die er nicht mehr fehlerfrei addieren kann. Dass das nur daran liegt, dass er im Kopf nur 1, 2 viele zählen kann, geht ihm natürlich nicht auf. Was ihm an Abneigung aus dem Internet entgegenschlägt, kann er bisher wegdenken. Die Hater sind nur eine kleine, aber laute Minderheit. Es gibt viel mehr Drachis, die ihn toll finden und die jedes Wort glauben, das ihm aus dem schiefen Maul fällt. Wenn er sich an die Hater wendet, dann mit der Absicht zu verhandeln. Rainer feilscht in dieser Phase um die wichtige Anerkennung wie ein Teppichhändler. Die Hater haben was Wichtiges übersehen. Er ist doch eigentlich super. Das wollen die nur nicht kapieren. Also erklärt das uns nochmal. Gleichzeitig stellt er sich im Internet immer stärker dar und behauptet natürlich, das Gegenteil sei der Fall. Ist Edzardler alles nur Show, Leute? Genauso behauptet er, die Meinung anderer völlig uninteressant zu finden und sich einen Dreck darum zu kümmern, ob andere ihn toll finden. Genauso behauptet er, nicht geweint zu haben und schickt als Beweis eine Live-Aufnahme seiner rot geweinten Schweinsäuglein raus. Von jetzt an ist eigentlich fast immer und fast ausnahmslos das genaue Gegenteil von dem, was Rainer behauptet, die Wahrheit. Das bemerkt ein junger Schwabe mit viel Tagesfreizeit und kann dann ein Liedchen davon singen. Und Rainer hört's und bricht umgehend alle Verhandlungen ab. Teil 5. Rainer und der Hate. Es ist nicht das Auftreten von Regenbogenschaf, das die Dinge eskalieren lässt. Es ist sein Erfolg. Die Aufmerksamkeit und Anerkennung des Rainer-Publikums wendet sich von ihm weg auf jemand anderen. Das kann Rainer nicht ausstehen. Sollen sie ihn doch mobben, das hält er aus, glaubt er zumindest. Solange er im Mittelpunkt steht, ist der Rest egal. Aber im Mittelpunkt steht jetzt ein anderer, der Rainer zum Stichwortgeber degradiert. Was Rainer veröffentlicht, ist nur der Anlass, die Punchline haut ein anderer drauf. Rainer ist clever genug, das mitzukriegen, aber zu dumm, um sein Verhalten zu ändern. Den Nutznießern seines Materials gelingt es, Markenzeichen zu etablieren, den Arbeitspulli, lü, was ihre Beliebtheit beweist. Rainers Versuche, solche Beliebtheitsbeweise zu kreieren, schlagen fehl. Erinnert sich noch jemand an die bekloppte Plastebiene, die sich auf YouNow für die Likes bedankt hat? Besonderer Zankapfel ist dabei das Medal-Leute. Das ist ein Erkennungszeichen, nach dem jeder Werbefuzzi sich die schmierigen Pfoten lecken würde. Aber Rainer schlachtet es nicht aus. Er lässt es sich aus den Wurstfingern nehmen. Und sobald es irgendwo anders auftaucht, wird er neidisch und sauer. Um es sich aber zu eigen zu machen, müsste er zu einer persönlichen Schwäche stehen, nämlich seiner Unfähigkeit, Hochdeutsch zu sprechen. Und das kann er nicht. Gesunde Menschen wissen, dass jeder mal einen Fehler macht und können deshalb dazu stehen, wenn ihnen mal was schief geht. Der Narzisst kann das nicht. Für ihn ist ein Fehler gleichbedeutend mit dem Zusammenbruch des Selbst, weil ein Fehler bedeutet, dass die stützende Anerkennung von außen ausbleibt. Also muss unter allen Umständen der Eindruck aufrechterhalten werden, dass kein Fehler gemacht wurde, dass die anderen schuld sind und so weiter. So kommt sein permanenter Rechtfertigungsdrang zustande. Der wiederum macht ihn anfällig für die Verwurstung seines Materials durch Leute, die jedes seiner Worte auf die Goldwaage legen und die nur darauf warten, dass er sich beim verzweifelten Versuch, irgendeine seiner zahllosen Unzulänglichkeiten zu kaschieren, wieder in seinem eigenen Lügengespinst verheddert. Konfliktfeld Nummer 1 ist zunächst Rainers Erwerbslosigkeit. Für ihn selbst ist sie Anlass, sich zu schämen, also muss sie unter allen Umständen kaschiert werden. Natürlich kommt ein Drache Nerv daher und legt sie endgültig bloß, womit er sich einen Platz auf Rainers Shitlist verdient. Erst mit großer Verspätung ist Rainer bereit, die zentrale Lüge über Arbeitspullis und Steam fürs Handy in der Mittagspause einzugestehen. In Form eines Videoformats, in dem er sich als missverstandenen Märtyrer hinstellt, dem widrige Umstände gar keine andere Chance gelassen haben, als seinem Publikum die Hucke voll zu lügen. Konnte Rainer doch nicht ahnen, dass seine Zuschauer nicht noch vernagelter sind als er. Aber jetzt wendet er sich mit der Wahrheit von gleich zu gleich, senkt dabei bedeutungsschwanger die Stimme und möchte für seine Ehrlichkeit und den Mut, zu seinen Fehlern zu stehen, anhaltend bewundert und belobigt werden. Nicht das erste Mal, dass Rainer sein Publikum unterschätzt. Insgesamt kopiert er wieder seine Vorbilder wie Inge mit den Negerhaaren, der nach internationalem Vorbild Inhalte für Kinder produziert, denen man erlaubt hat, zu viel Zucker zu fressen. Rainer ist der Ansicht, dass sein Publikum unreifer, vernagelter und generell ahnungsloser ist als er selbst. Nur so kann er in allen Dingen der Fachmann sein und den Belehrungslord raushängen lassen. Dass sein Publikum dazu aus seinen ehemaligen Mitschülern bestehen müsste, geht natürlich nicht auf einmal in sein Spatzenhirn. Seine Zuschauer behandelt Rainer genau gegensätzlich zu sich selbst. Weil er rein gar nichts kann, bleibt ihm keine andere Möglichkeit, als sich selbst zu überschätzen. Sein Selbstbild ist, wie gezeigt, instabil und driftet ständig auseinander. Sein Bild von den Hatern strebt auf einen Punkt zusammen. Was Rainer die Hater nennt, ist seiner dommen Meinung nach ein Kollektiv, eine Einheit, die zwar aus vielen, auch unterschiedlichen Stimmen und Personen besteht, aber auf irgendeine Art ständig miteinander in Kontakt steht, vernetzt ist, ein Ziel verfolgt. Ihn so lange zu ärgern und zu drangsalieren, bis er das Internet verlässt. Das ist natürlich wieder alles falsch. Die Hater wollen ja nicht, dass er aufhört, sondern dass er mit immer noch dümmeren Aktionen weitermacht, bis alles so richtig eskaliert und das Blut kommt. Deshalb ist es für Rainer auch unmöglich, mit irgendwelchen Kuchensöhnen, die an der Schanze vorbeigestümpert kommen, mal ein freundliches Wort zu wechseln oder gar einen netten Abend zu verbringen. Noch der letzte von diesen Loddeln ist in seinem Spatzenhirn quasi ein Dudesfreund vom Regenbogenschaf, hat alle Hater-Kanäle abonniert, nicht vergessen. In Rainers Welt heißt abonnieren ja in Kontakt stehen mit. Und hat, nur um Rainer neidisch zu machen, von Ariella die blanke Food gezeigt gekriegt. Mit solchen erbitterten Erzfeinden lässt man sich sicher nicht am Wegesrand nieder, um Wörschler zu vertilgen. Props an dieser Stelle an die Kellerkasper vom Berndian Radio, denen es Weiland meisterhaft gelungen ist, Rainer auf den Kroppen zu setzen. Um nach einer halben Stunde weiterhin der hofierte Star seiner ganz persönlichen Rainer-Show sein zu dürfen, musste er sich mit den genannten Top-Hatern auseinandersetzen. Das geht eigentlich schon fast als psychologisches Experiment durch. Welcher Trieb überwiegt bei Rainer? Der Drang, seine Feinde zu besiegen oder der Drang, im Mittelpunkt zu stehen? Aber nur fast, weil das Ergebnis eigentlich schon von vornherein klar war. Die Hater einzeln und differenziert zu bewerten und zu behandeln, geht über Rainers ohnehin schon beschränktes kognitives Vermögen. Denn dann müsste er eine Vielzahl von Stimuli mit jeder einzelnen Scherbe seines Selbst in Relation setzen. Dazu müsste er aber multiplizieren können. Keine Chance. Weiterhin wäre solches Verhalten zwar im Interesse einer Gesundung, nicht aber im Interesse von Rainers Störung, die er längst die Kontrolle über sein Verhalten übernommen hat. Denn indem Rainer die Hater als eine seltsam amorphe Einheit behandelt, kann er sie für seine Zwecke instrumentalisieren. In seiner Wahrnehmung sind sie der Schurke in der Heldengeschichte über den kleinen Jungen, der ohne es zu wollen und ohne dass er weiß, wie das zustande kam, einfach durch eine Fügung der Vorsehung plötzlich so positioniert wurde, dass er den Zauberring in den Schicksalsvulkan werfen muss und in die Fotze der Königin kann. In dieser Geschichte sind die Hader die dunkle Ork-Armee, die sich ihm in den Weg stellt und nichts anderes will als das Ende seiner Existenz. Und dieser Übermacht, diesem dunklen Imperium, stellt Rainer sich heroisch entgegen und fordert natürlich nach altem Brauch Lob und Anerkennung dafür. Refrain Er geht immer den harten Weg, lässt sich aber von keinem Hindernis abschrecken oder zur Umkehr zwingen. Dass die Armee seiner kranken Fantasie entstammt, kein Interesse an einem Ende seiner Internetpräsenz hat und sich untereinander ungefähr so gut leiden kann wie Schalke und Dortmund-Fans, ist Rainer egal. Er macht sich den Weg so hart, wie er ihn eben braucht, um sich selbst als Frodo zu verstehen. Nur eben Frodo in 1,96 mit glühendem Speer, der praktisch die ganze Woche über golden leuchtet. Die Junau-Partnerschaft ist quasi der letzte Nagel im Sarg, denn sie bestätigt Rainer in all seinen irrigen Annahmen. Er hat es als YouTuber geschafft, er kann von seiner Internet-Existenz leben. Dass das Jobcenter ihn wegen Faulheit und großem Maul mit so vielen Sanktionen belegt hat, dass er höchstens noch Pfennige überwiesen kriegt, ist ihm jetzt endlich egal. Er braucht kein fremdes Geld mehr, er verdient sein eigenes. Wenn ihn jetzt noch einer arbeitslos nennt, nimmt sich der Selbstständigkeitslord die Freiheit, den Frechdachs zusammenzufalten. Und weil die Hater ja wollen, dass er aufhört, er stattdessen aber seinen größten Traum praktisch erfüllt sieht, erklärt er die Gesamtheit der dunklen Hader-Armee für besiegt. Es kann sich jetzt nur noch um Tage, ach was, um Stunden handeln, bis die anderen Großen ihm den Tribut zollen, den sie ihm Edzardler schulden. Dass er keinesfalls in der Lage ist, selbstständig für sich zu sorgen, sondern ständig Hilfe von außerhalb in Anspruch nehmen muss, blendet Rainer ebenso aus wie die Tatsache, dass die eigentlich doch besiegten Hader nach wie vor sein Selbstbild kontrollieren. Denn Rainer ist auch sehr wohl in der Lage, sich zu schämen. Das ist beim Narzissten sowas wie der Grundzustand. Wird er nicht gelobt und bewundert, dann hat er den Eindruck, versagt zu haben und versinkt im Boden dafür. Die ungebremste Wut, die dann aus dem Junau-Stream schwappt, ist eigentlich Selbsthass. Rainer ist ein arrogantes Arschloch, aber er hält sich eben nicht für super toll. Er fordert nur lauthals, dass die anderen ihn super toll finden, weil er sich die Bestätigung, die jeder Mensch halt zum Funktionieren braucht, nicht selbst geben kann. Er ist eben nicht absolut von sich überzeugt, im Gegenteil. Er schämt sich permanent dafür, ein erbärmlicher Wurm zu sein, und braucht Leute, die ihm erlauben, damit aufzuhören, indem sie ihm sagen, dass er toll ist. Fehlen diese Leute, geht er kaputt. Natürlich geht er auch kaputt, wenn die Leute von der Fahne springen, die vor Ort das Albtraumhaus am Laufen halten. Jede einzelne Energy-Büchse kann Rainer unmöglich zu Fuß in die Schanze schleppen. Teil 6. Die große Hader-Analyse. Das Zustandekommen des Drachen-Games, also einer anhaltenden und formreichen Rezeption von Rainers Tun und Treiben, ist zunächst einmal von Rainer selbst verursacht. Es gibt ja genug traurige Gestalten, die die Erbärmlichkeit ihrer Existenz im Internet zur Schau stellen, ohne dass sich gleich mehrere hundert Leute auf jeden Fitzel neuen Materials stürzen. Die Ursache für das Zustandekommen des Drachengames muss also in einer Eigenart von Rainer selbst zu finden sein. Tatsächlich sind es zwei Eigenarten, die notwendig sind. Erstens Reaktion. Wenn man sich mit Rainer beschäftigt, wird das von Rainer selbst kommentiert. Er reagiert auf das, was die Zuschauer machen. Hätte er die Selbstbeherrschung, sein Publikum einfach zu ignorieren, hätten wir längst das Interesse an ihm verloren. Aber Rainer lässt sich herrlich provozieren. Man erinnere sich an all die Dragon Mondays, die mit der Ankündigung begannen, die Hader Edzardler ignorieren zu wollen, nur um sich dann eine Viertelstunde lang mit ihnen zu beschäftigen und dabei ohnmächtige Wut und tiefes Leiden zu offenbaren. Rainer wünscht sich Anerkennung und Erfolg und wird ernsthaft von Ablehnung und Verachtung getroffen. Weil er aber nicht die Abgeklärtheit hat, dieses Leiden zu verstecken, sondern stattdessen seine rotgeweinten Schweinsäuglein in die Kamera hält, wird er die Hater nicht los. Und natürlich, weil er währenddessen steif und fest behauptet, er habe ja gar nicht geheult. Das provoziert immer neue, härtere Reaktionen. Wir wollen ihn nicht nur heulen sehen, wir wollen, dass er endlich zugibt, dass er heult. Glücklicherweise für uns ist Rainer aber zu dickköpfig, um sein Scheitern zu erkennen. Er hat keinen Plan B. Er ist so versessen auf den Ruhm, dass er nicht aufhören kann, auf den Hate zu reagieren, denn der ist ihm ein Beweis für das Funktionieren seiner Absicht. Schließlich sind nur 13% seiner Zuschauer Hater. Zweitens, Tauglichkeit. Rainer ist ein erzdommer Sonderschulversager, dem nichts gelingt. Bei Lichte betrachtet ist er ziemlich kaputt. Gleichzeitig ist er aber nicht so kaputt, dass er tatsächliche Narrenfreiheit genießen könnte. Er ist normal genug und beharrt immer wieder auf seiner Normalität, dass man normale Maßstäbe an ihn anlegen darf. Würde er in seiner mit Hakenkreuzen dekorierten Küche via Internetvideo die Freimaurerjuden anbrüllen oder seine Zuschauer auffordern, ihre Personalausweise zu verbrennen und ihn bei einem Sturm auf den Reichstag zu begleiten, würden die Hater wohl kopfschütteln und mitleidig von ihm ablassen. Aber Rainer befindet sich in der Goldlöckchenzone. Nicht zu behindert für Mitleid, nicht zu normal für Langeweile, halt genau richtig zum Haten. Rainer ist bekloppt genug, um unberechenbar zu sein. Man kann nie wissen, welchen Schabernack er sich als nächstes ausdenken wird. Dass er selber diese Aktionen immer für tolle Ideen hält, macht den Spaß ja nur noch größer. Das hält die Spannung am Köcheln und gibt Raum für Rezeption am laufenden Band. Wird er wirklich nach Klön fahren? Wird er trotz erwiesener Ungeficktheit weiterhin ein Dr. Sommer-Format herausbringen? Macht er ernst mit dem Heiratsantrag? Oft genug weiß man wirklich nicht, was als nächstes passiert, und das macht es lohnend, dran zu bleiben. Gleichzeitig ist Rainer normal genug, um verständlich zu sein. Seine Wünsche sind nachvollziehbar, seine Motivation begreiflich. Schließlich will er ja nicht die Weltherrschaft, einen eigenen Freistaat oder ein heißes Date mit Emma Watson. Er wünscht sich lediglich beruflichen Erfolg, eine Freundin und die Anerkennung seiner Umwelt. Eigentlich will er so ziemlich das, was halt jeder junge Mann in seinem Alter will. Ist natürlich auffällig, dass seine Hater ebenfalls junge Männer sind. Manche ein wenig älter, manche ein wenig jünger, aber im Großen und Ganzen seine Generation. Leute wie er, zumindest Leute mit ähnlichen Wünschen und Vorhaben. Und die freuen sich natürlich, wenn es in ihrem Leben eine Größe gibt, die jeden Misserfolg verlässlich und überdeutlich immer noch unterbietet. Du wohnst noch oder nach einer beruflichen Bauchlandung wieder bei Mama? Rainer hat sogar seine Mama aus dem Haus vergrault und wohnt ganz allein in seinem verranzten Kinderzimmer in einer Ruine am Arsche der Welt. Jetzt neu, ohne Strom! Mit der Ausbildung oder Jobsuche geht's nicht so recht voran. Rainer hat ein Sonderschulzeugnis mit lauter Dreien und Vieren, ist sogar für die Hauptschule zu dumm und zu faul und hat in den letzten 10 Jahren nur 3 Jahre lang gearbeitet, und zwar als Hilfsdepp mit Zeitarbeitsvertrag. Einsam und ohne soziale Kontakte? Rainer hat jeden Freund verloren, den er je hatte, und wird von allen Menschen, an die er sich wendet, abgewiesen und verachtet. Sogar Leute, die er nicht kennt, machen sich in seiner eigenen Heimat über ihn lustig, und alle Nachbarn haben die Nase gestrichen voll von ihm. Ohne Geld sich tolle Sachen zu leisten? Für Rainer ist die Anschaffung eines Wasserfilters ein Meilenstein. Als Internetbettler lebt er in so prekären Verhältnissen, dass er sich ausschließlich von Fertigfraß mindester Sorte ernährt, den er auch nicht verschmäht, wenn er ihm auf den dreckigen Boden fällt. Die letzten 5 Jahre konnte er sich nur über Wasser halten, indem er laufende Kosten einfach ignoriert hat, was ihm jetzt sein Leben ohne Strom und einen 5-stelligen Schuldenbetrag beschert. Verzweifelter Single? Rainer hat mit 27 noch nicht mal einen Kuss gekriegt und ist mittlerweile so verzweifelt, dass er vermeintlichen Damenbekanntschaften Pimmelbilder schickt und einer offensichtlichen Haterin einen völlig ernst gemeinten Heiratsantrag gemacht hat, und zwar in aller Öffentlichkeit. Unzufrieden mit dem eigenen Körper? Rainer ist ein fetter Oger mit Kieferfehlstellung, dem vor lauter Nagelpilz die Zehennägel abfallen. Seine Haare bilden ein Vogelnest und sein aufgedunsener Leib macht ihm jede körperliche Betätigung zur Strapaze. Außerdem hinkt er und hat einen kurzen Pimmel. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Teil der Hater Rainer als eine Art Trostpflaster benutzt. Nicht in jedem Leben geht's immer nur geradeaus und bergauf. Persönliche Rückschläge lassen sich leichter verschmerzen, wenn man gleich ein Musterbeispiel für noch größeres Versagen zur Hand hat. Ich bin zwar ein wenig übergewichtig, aber wenigstens gehe ich regelmäßig ins Fitti. Rainer ist noch viel fetter als ich und macht gar nichts. In diesem Fall ist Rainer gleichzeitig ein Motivator. Um sich über eine mit Rainer geteilte Missliebigkeit trotzdem lustig machen zu können, muss man selbst dieses spezielle Defizit an sich ja bekämpfen. Zu diesem Modell passt auch der Erklärungsansatz, den der User Big Bitch so vortrefflich formuliert hat. Zitat: Spiegelt er vielleicht eigene Schwächen wider, gegen die man kämpft, und man wird von Rainer getriggert, weil er diese Schwächen akzeptiert und sich trotzdem geil findet? Tragen Hardcore-Hater einen kleinen Rainer in sich, den sie bekämpfen wollen? Zitat Ende. Rainer spiegelt eigene Schwächen nicht nur, er liefert eine grotesk gesteigerte Version dieser Schwächen. Den einen mag das trösten, den anderen gar motivieren, eigene Rainer-Schwächen in Angriff zu nehmen. Auf diese Schwächen kann man sich dann herrlich einschießen. Ich habe diesen Monat 20 Bewerbungen losgeschickt, Rainer aber wird niemals Arbeit finden. So wäre Rainer ein warnendes Beispiel, dessen kathartischem Einfluss man sich aussetzt wie dem Horror in einem Horrorfilm. Wenn nun einer macht und tut und an sich arbeitet, bis ihm das Blut unter den Fingernägeln hervorspritzt, möchte er natürlich für diese Mühe belobigt werden. Zumal dann, wenn der Erfolg sich nicht so ohne weiteres einstellt. Ein Fettsack, der sich 5 Kilo abhungert, ist immer noch ein Fettsack. Aber jetzt ist er ein Fettsack, der sich über Rainer lustig machen und ihn verachten darf, weil der sich eben keine 5 Kilo abgehungert hat, sondern 3 angefressen. Solche Hater sind wohl eine Art Schnittmenge der Trostpflaster-Hater und der nächsten Gruppe, der Moralapostel. Unzufrieden mit der eigenen Existenz stellen sie Maßstäbe und Anforderungen auf, denen sie nachkommen, Rainer aber nicht. So nehmen sie sich das Recht, Rainer für die eigene Schwäche zu verachten. Die nächste Sorte Hater, die waschechten Moralapostel, brauchen keinen Trost, zumindest nicht in nennenswertem Maß. Sie genügen den Ansprüchen der Leistungsgesellschaft zumindest so weit, dass sie sich nicht selbst verachten müssen. Ihr Erfolg gestattet es ihnen vielmehr, Leute zu verachten, die sich der Leistungsgesellschaft entziehen, aber dabei gleichzeitig auf den Fleiß eben dieser Leistungsgesellschaft angewiesen sind, wenn sie nicht verhungern wollen. Diese Sorte Hater neigt dazu, Rainer seine kärglichen Einkünfte zu missgönnen, weil es sich um erbettelte Einkünfte handelt. Rainers parasitäre Existenz widerspricht den Wertvorstellungen der moralischen Hater. Und das nicht nur in sozioökonomischer Hinsicht. Die moralischen Hater können es auch nicht fassen, welche Geringschätzung Rainer für Recht und Ordnung an den Tag legt. Diese Hater können es kaum erwarten, bis Rainers Fehlverhalten endlich einmal Konsequenz trägt. Sie möchten ihn vor Gericht sehen oder winselnd beim Sozialamt auf dem Boden herumrutschen oder von einem Aufseher gescheucht, schweißüberströmt an einer schlecht sitzenden Warnweste, die toten Tiere von der Autobahn kratzen. Nach ihrer Vorstellung hat einer wie Rainer nicht verdient, sich als Schanzenkönig aufzuspielen und fröhlich in den Tag hineinzuleben. Sie bleiben dran, weil sie endlich sehen wollen, wie der zweite Stiefel fällt und Rainer seine wohlverdiente Strafe erhält. Sie bitten andere, ihn endlich anzuzeigen oder ergehen sich in Gewaltfantasien, wie sie der faulen Fettsau aber sowas von auf die Schnauze geben würden. Eine Sondergruppe der Hater sind die Kreativen. Sie dichten Lieder, animieren Trickfilme oder schaffen sonst irgendwelche Kunstwerke. Vermutlich würden sie das auch tun, wenn Rita sich gleich nach der Geburt versehentlich auf Rainer draufgesetzt hätte. Wäre nicht Rainer der Inhalt ihrer Kunstwerke, wäre es irgendein anderes Opfer, das im Internet für Heiterkeit sorgt. Sicherlich gibt es viele talentierte Künstler, die ihre Werke im Internet veröffentlichen, ohne dass je jemand darauf aufmerksam wird. Wenn man sich aber ein Ziel vornimmt, zu dem schon ein Publikum gehört, ist einem natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit und Anerkennung sicher. Und Applaus ist das Brot des Künstlers. Talentierte Könner wie Captain Meddle bekommen die verdiente Anerkennung. Talentlose Pfuscher wie Schläuche Barbie werden ausgespielt. Anmerkung: Kunst als Mittel zur Selbstverständigung hat natürlich auch immer was mit dem Innenleben des Künstlers zu tun. Wer sonst kein Hater-Interesse an Rainer hat, wird vermutlich auch keine Kunstwerke über ihn machen, und daher könnte man die Künstler wohl auch anders einsortieren. Die Haterliste wäre nicht komplett ohne die Kuchenkinder. Gemeint sind damit all diejenigen, die Rainer vor Ort aufsuchen und irgendwelche Abenteuer erleben wollen. Für sie hat das Drachengame Event-Charakter. Im Mittelpunkt steht nicht unbedingt Rainer an sich, sondern das Phänomen Rainer, die Tatsache, dass man an einem Wochenende zum Arsch der Welt aufbrechen und mit Gumbels dort was ganz Tolles erleben kann. Weil aber vor Ort nicht unbedingt für Unterhaltung gesorgt ist, muss man zunächst mal alberne Rituale etablieren und danach zelebrieren, also Monster in der Rewe kaufen, Pizza im Roten Herz fressen und dergleichen Dünnsinn mehr. Und den Rainer, den muss man natürlich ganz dolle triggern, also irgendeinen Schwachsinn anstellen, in der Hoffnung, dass er schön ausrastet und sich daneben benimmt, damit man was zum Filmen hat. Denn natürlich muss der Besuch, längst hochgejuckst als Pilgerfahrt, dokumentiert und ins Internet gestellt werden, damit man zeigen kann, was für ein unglaublich kantiger Internetnutzer man ist. Solche Leute schleudern sonst Milchshakes auf die Angestellten von Drive-In-Schaltern, bestellen 1000 Cheeseburger in der Bahnhofsfiliale eines Schnellrestaurants, kippen sich Eiswasser über die Rübe oder prusten Zimtpulver in Muttis Küche. Früher hätten sie bei Flashmobs mitgemacht. Nächstes Jahr stellen sie sich womöglich mit gelb-schwarzen Fähnchen auf das Brandenburger Tor. Hauptsache kantig, Hauptsache irgendwie underground, aber trotzdem voll im Trend. Aber auch ohne alberne Pilgerfahrt hat das Drachengame ja längst einen sozialen Charakter angenommen und funktioniert auch ohne Rainer ganz gut. Man trifft sich mit Gleichgesinnten in einer bestimmten Ecke des Internets, unterhält sich in seinem eigenen Jargon, an dessen Entstehung man selber beteiligt war, und versichert einander seine Achtung. Jeder hat doch gern eine Gruppe, zu der er sich zählen darf und kann, bei der er mitmachen darf und anerkannt wird. Sicherlich sind nicht wenige Lachschuhnutzer nur wegen dieses Fadens, jawohl, dieses Fadens verwarnt mich doch, auf der Seite angemeldet. Man könnte diese die sozialen Hater nennen. Was immer auch die persönlichen Beweggründe sein mögen, Hater bleibt Hater. Alle eint das Bedürfnis, einen saudummen und stinkfaulen, ungepflegten Fettsack aus der bayerischen Provinz zur Zielscheibe der Abneigung zu machen. In gewisser Hinsicht braucht freilich ein jeder Mann ein Feindbild, um sich zu vergewissern, wer und was er selber tatsächlich ist. Selbstdefinierung durch Abgrenzung und sowas. Außerdem haben Männer halt oft keinen rechten Zugang zu ihrer Gefühlswelt. Da ist die häufigste Emotion eben Hass in irgendeiner Form. Ja gut, richtig glühend hassen tun wir Rainer ja nicht alle. Aber Abneigung ist schon dasselbe Gefühl, nur weniger intensiv. Warum nun gerade ein völlig unbedeutender Dorftrottel als Ziel dieser Abgrenzung fungiert, kann letztlich wohl nicht vollständig geklärt werden. Das beliebte Modell, dass Hass immer eine Form von externalisiertem Selbsthass ist und jeder Hater in Rainer irgendeinen Teil von sich selbst verachtet, sei mal dahingestellt. Es ist halt so, dass Rainer von seiner tumben Genügsamkeit abgesehen einfach keine einzige positive Eigenschaft hat. Das macht es natürlich ziemlich einfach, jedem Hater irgendeine negative Eigenschaft zuzusprechen, die Rainer dann natürlich auch aufweist. Andererseits müsste Rainer dann so etwas wie eine universal gehasste Zielscheibe für den Hass aller Männer darstellen. Und das ist wohl zu weit gegriffen. Denn letztendlich bleibt die intensive Beschäftigung mit einem völlig belanglosen armen Würstchen doch eine ziemlich breiten untaugliche Spezialbeschäftigung für eine kleine Gruppe gelangweilter und wahrscheinlich ziemlich kranker Kellerkinder. Ich habe auch schon einen ganz schönen Schatten.